Koppelchen gehört? Kein Wort. Ich komme gar wenig unter Leute. Gewiss. Sibylle sagt mir's heute. Die hat sich endlich auch betört. Das ist das Vornehmtun. Wieso? Es stinkt. Sie füttert zwei jetzt, wenn sie isst und trinkt. Ach. Ja, so ist's ihr endlich gegangen. Wie lang hat's an dem Kerl gehangen? Das war ein Gespazieren auf Dorf und Tanzplatz führen. Musst überall die Erste sein. Kurtisiert ja immer mit Pastetchen und Wein. Pilt sich was auf ihre Schönheit ein. War doch so ehrlos, sich nicht zu schämen, Geschenke von ihm anzunehmen. War ein Gekos und ein Geschleck. Ja, da ist dann das Blümchen weg. Das arme Ding. Bedauere sie kein Haar. Wenn unser einsam Spinnen war, uns nachts die Mutter nicht nah beließ, stand sie bei ihrem Buhlen süß, auf der Türbank und dem dunklen Gang, ward ihnen keine Stund zu lang. Da mag sie denn sich ducken nun, im Sünderhändchen Kirchbus tun. Er nimmt sie gewiss zu seiner Frau. Er wär ein Narr. Ein flinker Jung, hat anderwärts noch Luft genug. Er ist auch durch. Das ist nicht schön. Kriegt sie ihn? Soll's ihr übel gehen. Das Kränzel reißen die Buben ihr. Und Häcksel streuen wir vor die Tür. Wie konnte ich sonst so tapfer schmälen? Wenn tät ein armes Mägdlein fehlen? Wie konnte ich über andere Sünden nicht Worte genug der Zunge finden? Wie schien mir's schwarz und schwärz noch gar, mir nimmer doch nicht schwarz genug war. Und segnet mich und tat so groß. Und bin nun selbst der Sünde bloß. Doch alles, was mich dazu trieb, Gott war so gut. Ach, war so lieb.